Der Herr ist so gut, so gut, so gut. Oh, wir lieben den Herrn und er liebt uns. Ich werde heute Nachmittag über etwas sprechen, was, denke ich, eine Balance, ein Ausgleich ist zu dem Thema Glauben. Ich bin ja persönlich überzeugt, dass Glaube wichtig ist, keine Frage. Ich habe voriges Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel Glauben, Berge versetzender Glaube. Die Bibel spricht sehr viel über Glauben. Und Glaube ist viel einfacher, als wir es uns oft gemacht haben. Das Problem ist, wir haben den Glauben leider sehr verkompliziert mit 7 Schritten zum starken Glauben und, was halt nicht ganz so funktioniert. Denn Glaube beginnt bei Gott und nicht bei mir. Aber es gibt ein Thema in der Bibel, das sehr viel angesprochen wird und über das leider wenig gesprochen wird. Und das ist das Vertrauen. Das wirkliche, einfache, kindliche Gottvertrauen. Und es ist ein Unterschied zwischen Glaube und Vertrauen, den ich euch heute zeigen möchte. Psalm 37, Vers 3. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Ich bin absolut überzeugt davon, dass es der Wille Gottes ist, dass jeder Christ, dass jedes seiner Kinder im absoluten Sieg wandelt. Gott will nicht, dass wir in Niederlage wandeln. Gott will nicht, dass wir ein Leben leben, das von den Umständen hin und her geworfen wird. Ein siegreiches Leben ist kein Leben, wo wir keine Probleme haben, sondern ein siegreiches Leben ist ein Leben, wo wir trotz der Probleme im Sieg und in der Kraft des lebendigen Gottes wandeln. Das ist siegreiches Leben. Und viele Leute wollten uns beibringen, dass siegreiches Leben bedeutet, dass wir keine Probleme mehr haben. Wenn du Probleme hast, hast du keinen Glauben. Dein Glaube ist nicht groß genug. Und das hat mir irgendwie schon immer wehgetan, weil es dem Schwachen und Leidenden noch die Bürde auflegt oder Ungläubiger. Mag manchmal vielleicht stimmen, dass wir nicht wirklich im Glauben sind, aber einfach diese einfache 0815-Lösung, wenn du glauben würdest, hättest du die Probleme nicht. Die ist einfach, ich kann die vom Wort Gottes her einfach nicht sehen. Denn dann hätte Paulus keinen Glauben gehabt. Seine erste Prophetie, die er von Gott bekam, war folgende. Ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst um meines Namens willen. Das war sein erstes prophetisches Wort, welches er bekam. Und wahres siegreiches Leben ist, egal was in meinem Leben auf mich zukommt, ich werde nicht von den Umständen bestimmt werden. Ich werde über den Umständen leben und ich werde ein Leben im Sieg leben, egal was alles auf mich zukommt. Wenn ich wandere durchs finstere Tal, so bist du bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir selbst einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das Problem ist, wenn viele Christen durch das finstere Tal wandern, dann hören sie auf zum Wandern und schlagen sich das Zelt auf und sitzen mittendrin im Tal des Todesschatten. Wenn ich durch das Tal des Todesschatten gehe, dann schaue ich, dass ich weitergehe. Weil nur wenn ich weitergehe, komme ich auch durch. Und die Bibel spricht sehr viel über das Vertrauen Gottes. Und das Vertrauen auf Gott, das einfache kindliche Gottvertrauen, und ich werde euch den Unterschied noch zeigen zwischen Glauben und Vertrauen, dieses einfache Gottvertrauen ist oft der Schlüssel, ob wir im Sieg wandeln oder ob wir nicht im Sieg wandeln. Psalm 125, Vers 1 sagt Folgendes. Die auf den Herrn vertrauen, die sind wie der Berg Zion, der nicht wankt und ewig bleibt. Und jetzt stell dir mal vor, schau dein eigenes Leben an. Die Bibel sagt, die dem Herrn vertrauen. Jetzt schau dir dein eigenes Leben an. Ich werde euch jetzt ein bisschen brasilianische Kultur beibringen. Darf ich das? Ein bisschen Brasilien nach Deutschland bringen? Also in Brasilien würden wir das jetzt so machen. Schau deinen Nachbar an und sag zu ihm, du bist wie der Berg Zion, du wirst niemals wanken. Und jetzt sagst du, wenn du dem Herrn vertraust. Ihr seid ja toll brasilianisch. Schau, die auf den Herrn vertrauen. Das heißt, die Bibel gibt uns eine klare Verheißung. Eine Garantie. Jede Verheißung ist eine Garantie, die wir nehmen können oder nicht. Die Bibel gibt uns eine Garantie, dass wenn wir es gelernt haben, auf den Herrn zu vertrauen, können wir nicht wanken. Mit anderen Worten, nichts kann mein Leben erschüttern. Kein Ereignis, keine Krankheit, keine Erfahrung, kein Erlebnis. Ich hätte ja eigentlich im Februar hier sein sollen. Ich war so schwer krank. Der Monat Jänner, Februar und der halbe März war die schlimmste Zeit unserer 28-jährigen Ehe. Die schlimmste Zeit. Ich hatte einen prophetischen Traum, in dem Gott mir zeigte, dass meine Schwiegermutter sterben wird. Meine Schwiegermutter war 78, aber die war der gesündeste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Vorigen Juli ist sie durch Europa gereist. Im September hat sie noch, wie sagt man da auf Deutsch schnell, Flying Fox, kennt ihr das? So Zipline, sagt man im Englischen, wo man so auf einem Seil hängt und dann so. Ach ja, wie sagt ihr dazu in Deutschland? Wie? So Seilbahn, ja, aber du hängst im Seil drinnen. Also du selbst hängst drinnen im Seil, du kletterst darauf und dann geht's da runter. Mit 78 Jahren hat sie das noch gemacht. Sie war ihr Leben lang gesund, immer fit. Und ich hatte den Traum, dass sie sehr schnell und plötzlich sterben wird. Ich habe das meinen Söhnen meiner Frau gesagt. Mein älterer Sohn war eher böse auf mich. Papa, hör auf, die Oma zu verfluchen, die ist doch gesund. Ich habe gesagt, wir müssen rauffahren und uns zumindest innerlich verabschieden, denn ich weiß, ihr werdet sie nicht mehr sehen. Das war im November. 12. Jänner starb sie. In Armen von Debbie und mir. 22 Jahre lang beteten wir für meine Schwiegermama. Und dann gab sie ihr Leben Jesus und jetzt ist sie im Himmel. 22 Jahre. Es ist niemals zu spät für ein Wunder bei unserem Herrn. Niemals. Auf jeden Fall. Ihre Mama starb sehr plötzlich. Dann kam Chaos. Sie lebte etwa 9 Stunden von uns entfernt in Amerika. Sie lebte sehr arm, sehr, sehr einfach, in einer armen, einfachen Hütte mit ihrer anderen Tochter zusammen, mit Debbies Schwester. Die ist nicht Christ und Alkoholiker. Ihr Leben fiel dann völlig auseinander. Es schien so, als würde sie alles verlieren, selbst das Dach über den Kopf. Es war Winter und sehr kalt. Die sagten, sie drehen jetzt den Strom ab. Plötzlich kam da ein Berg hervor mit Schulden, von dem nie irgendjemand was gewusst hat. Und meine Schwester hing da mit drin. Und es schien so, als ob jetzt wirklich sie obdachlos wird und alles den Bach runtergeht. Ich habe zu Debbie gesagt, wir taten, was wir konnten, aber konnten auch nicht so viel tun, wie wir wollten. Ich habe zu Debbie gesagt, du musst rauf und musst 2 Monate oben bleiben. Du musst oben bleiben, bis sie über den Berg ist. Sie muss die Liebe Jesus jetzt praktisch von dir sehen. Das ist die erste Priorität. So Debbie war dort, 9 Stunden von uns zu Hause entfernt. Ich wurde schwer krank. Ich musste eine Operation über mich ergeben lassen, da wir in Amerika keine Versicherung hatten. Ist nicht das schöne Europa und das Ganze dann ganz anders ist, schickten die mich nach der Operation nach Hause am selben Tag. Einige Verkettungen, einige glückliche Umstände, ich wurde überdosiert mit Medikamenten, sind verschiedene Dinge zusammengespielt und eines Nachts saß ich, ich konnte 2 Monate lang nicht mehr als 1 bis 2 Stunden schlafen pro Nacht und eines Nachts um 3.32 Uhr, ich sitze auf meinem Sofa. Und ich merke, jetzt geht's dem Ende zu. Ich versuche, mein Handy zu ergreifen, um meinen Sohn anzurufen, mir zu helfen. Ich konnte mein Handy nicht mehr erreichen. Und dann verlor ich die Bewusstlosigkeit. Um 6 Uhr in der Früh weckte mich eine hörbare Stimme, obwohl niemand im Haus war, 3-mal auf. Die 3-mal sagte, Reinhard, Reinhard, Reinhard. Und ich kam wieder zu mir. Dann fand ich heraus am nächsten Tag, dass mein lieber Freund Joe mitten in der Nacht von Gott aufgeweckt wurde und er musste die ganze Nacht für mich beten. Da kannte gar nicht anders. Dann bekam ich ein E-Mail aus Brasilien. Eine Pastorin dort wurde in der Nacht aufgeweckt und die betete die ganze Nacht für mich und bekam ein E-Mail von England, wo ein Pastor auch für mich gebetet hat. Und so bin ich hier, bumperlgesund. Aber auf jeden Fall, die Zeit, die war die schwierigste Zeit. Ich hatte Energie vom Stuhl hier vielleicht bis hier nach vorne etwas weiter zu gehen, mehr nicht. Ich musste mich hinsetzen. Es war kein Mensch im Haus, weil Debbie war 9 Stunden entfernt. Es war niemand hier, der auf mich schaute, der mich verpflegte. Ich saß alleine Tag für Tag einfach dort in meinem Stuhl. Es war eine unwahrscheinlich schwierige Zeit. Wir hatten einen Hund, den wir über alles geliebt haben. Und den mussten wir weggeben, da wir nach Brasilien siedelten und konnten nicht mitgehen. Dann bekamen wir die Nachricht, unser Hund ist angeschossen worden und es musste ihm ein Bein amputiert worden werden. Und so ging es dahin, eines nach dem anderen. Dann zu guter Letzt noch, obwohl noch einige andere Dinge auch dazu kamen, zu guter Letzt, meine Frau hat ein kleines Muttermal hier auf der Schulter und hat gesagt, das will ich mir wegmachen lassen, bevor wir nach Brasilien gehen. Und wir sitzen im Auto unterwegs zum Flughafen, um auszuwandern. Da ruft sie, telefoniert sie mit dem Krankenhaus und die sagen, das ist Krebs. Es ist zwar nicht Krebs, der dich jetzt gleich umbringt und du kannst wahrscheinlich lange damit leben, aber es ist doch eine Art von Krebs und sie müssen die Sonne vermeiden. Und Debbie lacht ins Telefon hinein und sagt, ich bin unterwegs zum Flieger, ich wandere nach Brasilien aus, wir haben 365 Tage am Jahr Sonne. Und sie lachte ins Telefon hinein. Als wir am Flughafen standen, unser 26-jähriger Sohn, der mit 19 ausgezogen ist und immer selbstständig leben und sein wollte und groß und stark und fest im Leben steht, ein großer 1,91er, ja, mit 91 großer Kerl, umarmte mich und drückte mich und ließ mich nicht los. Und sein ganzer Körper bebte und zitterte. Papa, Papa, steig nicht in den Flieger ein. Papa, Papa, bitte verlass mich nicht. Und er schluchzte und heulte und schluchzte. Und ich sagte, Daniel, wir müssen nach Brasilien gehen. Er nahm die Mama und das Gleiche mit der Mama. War es leicht? Nein, natürlich nicht. Hatten wir unwahrscheinliche Schmerzen in unserem Herzen, unseren Sohn jetzt dort zu lassen? Natürlich hatten wir das. War Jänner, Februar und der halbe März leicht und einfach? Nein, war es nicht. Aber eins kann ich euch sagen, und Joe kann das bestätigen, der hat mich mehrmals besucht während dieser Zeit. Eins kann ich euch sagen, es gab keinen Moment in dieser schwierigen Zeit, wo ich irgendwann einmal die Angst oder die Sorge gehabt hätte, jetzt lässt Gott mich fallen. Das gab es nicht. Manche Freunde kamen sogar zu mir, denen es nicht gut ging. Die gingen dann weg von mir, denen ging es dann wieder gut. Wisst ihr warum? Denen, die auf den Herrn vertrauen. Nicht der Reinhard ist toll, der Reinhard ist stark. Was ist der Reinhard für ein Mann Gottes? Nein. Denen, die auf den Herrn vertrauen, die sind wieder Bergziehern. Die werden nicht wanken. Das ist eine Verheißung Gottes. Wenn wir lernen, was Gottvertrauen bedeutet und den Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen, und wenn wir das lernen und in dem zu leben, dann gibt es keine Begebenheit, keinen Umstand, kein Erlebnis, das uns zum Erschüttern bringen kann. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, aber nichts wird uns zum Wanken bringen können. Die, die auf den Herrn vertrauen. Schau, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Da ist dieser ständige Kampf, den wir alle immer wieder führen. Manche mehr, manche weniger. Aber dieser permanente Kampf zwischen Herz und Verstand. Herz und Verstand. Ich bin froh, dass Gott mir einen Intellekt gegeben hat. Ich bin froh für meinen Verstand. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Vertrauen kann ich Gott nicht mit meinem Verstand. Das kann ich nur mit dem Herzen. Denn viele Dinge und viele Begebenheiten und viele Erlebnisse in meinem Leben, die ergeben einfach keinen Sinn für meinen Verstand. Wir haben gestern gehört, dass mein lieber Freund Gerd, inzwischen ist er mein Freund. Mein lieber Freund Gerd und Christina, die haben uns erzählt, wie diese Gemeinde begonnen hat. Ein paar Leutchen zu Hause im Zimmer nannten sie Glaubensgemeinschaft. Glaubenszentrum. Glaubenszentrum. Wirklich, ihr seid 8 Leute und trefft euch im Wohnzimmer und ihr bildet euch ein Glaubenszentrum zu sein? Natürlich, weil wir vertrauen dem Herrn nicht mit dem Verstand, wir vertrauen dem Herrn mit dem Herzen. Und dieser permanente Kampf zwischen Verstand und Herz, es ist wichtig, dass wir lernen, Gott vom Herzen her zu vertrauen. Das heißt nicht, dass ich sage, denk nicht nach über diese Dinge. Natürlich, aber sehr oft sind wir in einer Situation, sind wir in einer Lebensphase, wo unser Verstand sagt, du bist verrückt, das geht nicht, alles geht den Bach hinunter und unser Herz schreit, Gott, auf dich vertraue ich. Und wenn wir dann in dieser Phase unserem Herzen folgen, werden wir nicht wanken. Aber in diesen Phasen, wo so dieser Kampf zwischen Herz und dieser Kampf zwischen Herz und Verstand ist, wenn wir erlauben, dass unser Verstand die Kontrolle übernimmt in diesen Augenblicken und wir dem Herrn nicht wirklich vom ganzen Herzen vertrauen, dann werden wir zu wanken beginnen. Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen. Psalm 62, Vers 8. Vertraut auf ihn alle Zeit, ihr von Gottes Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wenn wir wirklich erleben könnten, mit welcher tiefen Liebe der Herr uns liebt. Wisst ihr, als ich tot war und im Himmel war, Leute stellen mir viele Fragen dazu. Einige beantworte ich, einige kann ich nicht beantworten, weil ich darüber nicht reden kann, darf und will. Aber Leute haben zu mir gesagt, beschreib mir Jesus. Wie schaut Jesus aus? Und ich kann immer nur das Gleiche sagen. Wenn er dir einmal in die Augen schaut, zweifelst du nie mehr an seiner Liebe. Nie mehr in deinem Leben. Die Augen von Jesus sind der Ausdruck purster Liebe. Gleichzeitig der Ausdruck der allergrößten Autorität. Die Augen von Jesus, du weißt, er hat alle Autorität, es ist alles okay. Gleichzeitig weißt du, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Es kann nichts mehr schief gehen. Ich bin so sehr geliebt. Und wisst ihr, der Herr will, dass wir lernen, ihm wirklich so zu vertrauen. Die Bibel sagt ganz klar, es ist ein Vers, den ich so sehr liebe, Römer 5, Vers 8. Da beschreibt die Bibel, wie vertrauenswürdig Gott eigentlich ist. Gott bräuchte eigentlich nie mehr was tun für uns. Eigentlich bräuchte er kein Gebet mehr beantworten, damit wir ihm vertrauen können. Er hat es bewiesen, Römer 5, Vers 8. Er bewies seine Liebe zu uns. Worin? Indem er Jesus sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Welchen größeren Beweis der Vertrauenswürdigkeit kann irgendjemand geben, als dass er bereits für seine Feinde bereit ist, sein Leben hinzugeben? Wie dieses vierjährige Mädchen in China betete. Gott, du brauchst nie wieder irgendetwas für mich tun. Ich werde dich immer lieben, weil du Jesus für mich am Kreuz hast sterben lassen. Gott hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Die Bibel sagt im Römer Kapitel 8, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist für mich. Ich sage gern, Gott und ich, wir sind eine Mehrheit. Gott und ich sind die Mehrheit. Gott und ich sind in der Überzahl aller Dämonen dieser Welt. Gegen Teufel selbst und alle seine feindliche Heere sind Gott und ich in der Mehrzahl. Wisst ihr, der Teufel ist nicht Gottes Gegenüber. Leute haben diese komische Theologie. Ich finde Leute oft, die so diese Idee haben, Gott und der Teufel, die sind so im Fußballspiel. Jetzt schießt Gott ein Tor, dann schießt der Teufel ein Tor. Wer wird wohl gewinnen? Gott hat kein Gegenüber. Gott ist der Schöpfer, der Teufel ist das Geschöpf. Der Teufel ist nicht Schöpfer, Gott ist Schöpfer. Alles ist in seiner Hand. Und dieser allmächtige, gewaltige Schöpfer hat mir bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat gesagt, Reinhard, ich bin für dich, obwohl du noch immer gegen mich bist. Wie können wir ihm nicht vertrauen? Er hat seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Römer 8 von Vers 37 weg spricht über diese Liebe des Herrn. Nichts kann uns trennen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Und es ist wichtig, dass wir zu diesem Punkt des wirklichen Vertrauens kommen. Und ich werde euch später erklären, wie der Herr zu mir eines Nachts, ich war beim Schlafengehen, gesagt hat: Mein Sohn, ich möchte, dass du absolutes Vertrauen lernst. Und das hat mein Leben wirklich sehr verändert. Aber dazu mehr später. Schauen wir uns doch das Leben David an. David hatte dieses Vertrauen. Wisst ihr, wir haben oft Glauben sehr betont, und was auch wichtig ist, ist keine Frage. Aber Menschen versuchen oft stark im Glauben zu sein, haben aber dieses einfache kindliche Gottvertrauen nicht. Und da zäumen wir das Pferd dann von hinten auf. David hatte ein unwahrscheinliches Vertrauen in seinen Gott. Wir sehen das in den Psalmen. Erstens, wie wir die Psalmen immer wieder lesen. Da spricht David von diesem Vertrauen, von diesem einfachen Vertrauen in seinem Herrn. Aber selbst als er der Armee gegenüberstand, die Philister, und als diese Philister das Heer Israels schändeten und verachteten, und niemand war da, der diesem Goliath bereit war, Parole zu bieten. Niemand. Und dann kam dieser Hirtenjunge, dieser Teenager, der sagt: Den schnapp ich mir. Den knöpfe ich mir mal vor. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen positiven und negativen Menschen? Der Negative schaut den Riese an und sagt: Oh je, der ist so groß, der bringt mich um. Der Positive schaut den Riesen an und sagt: Der ist so groß, den kann ich gar nicht verfehlen. Da triff ich sicher mit meiner Schleuder, so groß ist der. Aber David hatte dieses Vertrauen. Denn als David dann bereit war, gegen Goliath zu kämpfen, und Saul sagte: Na, das geht nicht, du brauchst eine Rüstung und komm, du bist doch kein Krieger. Und dann kam er mit ins Haus Saul, und Saul gab ihm diese Rüstung und er probierte diese Rüstung an. Die Rüstung war viel zu groß. Da sagte David: Nein, das kann ich nicht, ich gehe mit Stein und Schleuder. Und da bewies David sein Vertrauen. Wo bewies er sein Vertrauen? Er sagte zu Saul: König, eines Tages war ich draußen bei den Schafen und da kam der Bär und ich schnappte ihn mir und ich tötete ihn. Und dann ein anderes Mal kam der Löwe und ich schnappte mir den Löwen und ich tötete ihn auch. Das hört sich eigentlich nicht an wie Gottvertrauen, das hört sich mehr an wie Prahlen, oder? König, mach dir keine Sorge, ich habe den Löwen und den Bären umgebracht, den schnapp ich mir auch. Hört sich an wie Prahlen, war es aber nicht. Es war Gottvertrauen. Weißt du warum? Denn er fügt Folgendes hinzu: Der Herr, der den Löwen und den Bären in meine Hand gegeben hat, der wird mir auch diesen unbeschnittenen Philister in meine Hand geben. Genau das ist Gottvertrauen. Egal wie groß der Riese ist, egal was gerade in meinem Leben ist, egal was sich gerade abspielt, der Herr lässt mich nicht hängen. Er lässt mich nicht im Stich. Und das ist das Gottvertrauen, das der Herr möchte, dass wir lernen. Psalm 112, Vers 6 und Vers 7. Das Schöne an der Geschichte mit David ist nämlich Folgendes, dass das Vertrauen David war nicht in seinen vergangenen Siegen. Er hat die Siege nur erzählt, um auf den Herrn hinzudeuten, der ihn errettet hat in der Vergangenheit und der ihn auch in der Zukunft erretten wird. Und wisst ihr, wir müssen aufpassen, dass wir uns niemals, niemals unser Vertrauen in unsere vergangenen Siege lenken. Das ist ein Problem, das wir auch kirchengeschichtlich sehen. Wir haben das mit Gott erlebt, wir werden das schon schaffen. Wir haben die Gemeinde gegründet und jetzt packen wir das weiter an. Wir brauchen immer diese Abhängigkeit vom Herrn. Wir brauchen immer dieses Vertrauen, dass, ja, Gott hat das getan und Gott hat das getan und Gott hat das getan. Aber es war alles er und seine Gnade. Nichts unser eigener Verdienst. Das ist Gottes Vertrauen. Und zu solchen kindlichen Vertrauen müssen wir einfach hin und auch bleiben. Psalm 112, Vers 6 und Vers 7. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Wow. Der Gerechte fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Die meisten Leute fürchten sich vor böser Nachricht. Der Gerechte nicht. Warum nicht? Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Menschen, die den Herrn vertrauen, die haben keine Angst vor schlechter Nachricht. Absolut keine. Die Zeit vergeht so schnell und ich arbeite so viel. Ich weiß nicht, welcher Tag wann wo ist und wo wir sind. Aber ich glaube, es war ungefähr 5 Jahre her. Da las ich eines Morgens die Bibel und der Herr sprach zu mir, Sohn, ich möchte, dass du Psalm 37 liest. Und ich schlug Psalm 37 auf und mein Augenmerk blieb hängen. Ich glaube, es ist der 25. Vers, wo David sagt, ich bin jung gewesen und ich bin alt geworden. Aber noch nie habe ich den Gerechten verlassen gesehen oder seine Nachkommen um Brot betteln. Und der Herr sagte zu mir, Sohn, ich möchte, dass du mir so vertraust. Und ich sagte, okay, Herr. Und ich meditierte über diese Bibelstelle und ich las sie jeden Tag. Und vielleicht 1 oder 1,5 Jahre später brach die Wirtschaft in Amerika zusammen. Und wir lebten in einem sehr kleinen Ort und das hat viele sehr schlimm getroffen. Da gab es christliche Dienste mit einem sehr bekannten Dienst mit 1200 Mitarbeitern. Die mussten fast 400 Mitarbeiter entlassen. Millionen Leute verloren ihre Häuser. Und wir, Debbie und ich, verloren über Nacht als Familie, unser Sohn hat noch bei uns gelebt, wir verloren über Nacht etwa 70% oder 75% unseres gesamten Familieneinkommens. Binnen 24 Stunden war alles weg. Alles. Debbies Job, das Job meines Sohnes und meiner. Und plötzlich kamen meine Freunde um mich herum zu mir. Reinhard, was machst du jetzt? Reinhard, wie wird es jetzt weitergehen? Da kriegt man halt die Arbeitslose nicht da drüben, so wie man sie hier so schön bekommt. Da kriegst du nichts. Krankenstand gibt es keinen, Urlaubstag gibt es auch keinen. So in der Arbeit, wo wir tätig waren, mein Sohn im Restaurant, wenn du nicht arbeitest, kriegst kein Geld. Und wenn du arbeitest, kriegst Geld. Jeden Tag, so viel du halt gearbeitet hast. Fertig aus. $2 pro Stunde, die werden abgezogen für Steuern und was dir bleibt, ist das Trinkgeld. Und plötzlich war alles weg, binnen 24 Stunden. Und Freunde um mir herum, meine guten christlichen Freunde, meine lieben, netten christlichen Freunde, die hatten Panik. Was machst du jetzt, Reinhard? Werdest du jetzt dein Haus verlieren? Wie werden deine Familie was zum Essen haben? Reinhard, wie wird es jetzt weitergehen? Und ich habe gesagt, was ist dein Problem? Ich bin jung gewesen und alt geworden, aber noch nie. Wir hatten so eine Zuversicht in unseren Herzen, wir hatten so eine Ruhe und einen Frieden, es ist wirklich unbeschreiblich. Wenn ich zurückdenke an diese Zeit, Debbie und ich schauten uns einander an und wir schauten uns in die Augen und wir sagten, alles ist gut, alles ist okay. Keine Ahnung, wer morgen die Rechnung bezahlen wird, aber alles ist okay. Ein Freund von mir, ein Pastor, ich war in einem Treffen mit Pastoren und Leitern und der Freund von mir sagte, Reinhard, ich habe gehört von deiner Situation, Reinhard, wir werden beten für dich, was können wir tun, oh du Armer. Ich habe gesagt, bitte hör auf, bitte. Oh, aber Reinhard, wie geht's jetzt weiter, aber Reinhard, was wird morgen passieren, aber Reinhard, aber hör bitte auf, die den Herrn vertrauen, die wanken nicht. Auch wenn der Job weg ist. Die den Herrn vertrauen, die wanken nicht, auch wenn 70% des Einkommens weg ist. Die den Herrn vertrauen, die wanken niemals, wie der Berg Zion. Und dann bin ich ein bisschen ins Fleisch geraten. Ich bekenne jetzt meine Sünden hier für euch, damit ihr seht, wie menschlich ich bin. Als dieser Pastor nicht aufhörte, mir zu sagen, wie arm ich bin und wie schrecklich jetzt meine Zukunft aussieht, sagte ich zu ihm, wenn ich deinen Glauben hätte, würde ich jetzt zum Islam konvertieren und nicht mehr Pastor sein. Der hat das nicht zu mögen, verstehe ich auch gut. Es war nicht wirklich liebevoll. Aber ich dachte mir eigentlich, wenn wir als Kinder des allmächtigen Gottes, dessen Leben in seiner Hand ist, von Umständen hin und her geschmissen sind, dann kann es nur bedeuten, dass wir nicht gelernt haben, unserem Herrn zu vertrauen. Denn die auf den Herrn vertrauen, die wanken nicht. Niemals. Schau, schlechte Nachricht macht dem, der dem Herrn vertraut, nichts. Er wird sich nicht fürchten für böse Nachricht. Fest ist sein Herz verankert im Herrn. Er vertraut den Herrn. Vertrauen im Hebräischen und die meisten Bibelverse vom Vertrauen finden wir im Alten Testament. Vertrauen bedeutet Es hat eigentlich drei Wurzeln vom Hebräischen her. Das erste bedeutet, Zuversicht zu haben. Ich bin absolut zuversichtlich, alles ist okay, weil Gott mein Leben in seiner Hand hält. Das zweite bedeutet, Zuflucht zu nehmen. So von den alten Zeiten her, wo sie Burge und Schlösser hatten und der Feind kam und man lief hinein in die Burg und die Brücke ging hoch und rundherum war der Fluss und jetzt war ich sicher. Da kann da draußen kommen, wer will, mir kann nichts passieren. Ich bin fest eingeschlossen in der Burg. Wir singen ja eh so schöne Lieder. Meine Burg ist der Herr und mein Zufluchtsort. Und das ist das Wort für Vertrauen. Das heißt, ich berge mich bei dir, ich bin sicher, der Feind kann machen, was er will, der kann toben, der kann schreien, der kann brüllen, es ist alles egal, im Herrn bin ich geborgen, da bin ich sicher. Und das dritte Wort hat eine Bedeutung, es bedeutet so wie hier diese Säule. Eine Säule, die hier feststeht. Jetzt schaut euch mal oben da diese Decke an. Das ist eines der Worte für Vertrauen. Die Decke, die ganz vorsichtig, ganz vorsichtig liegt sie auf dieser Säule, weil sie immer Angst hat, dass womöglich diese Säule nachgeben könnte und die Decke könnte dann runterplatzen und alles wäre kaputt. Also ist diese Decke ganz vorsichtig auf dieser Säule, ja nicht zu viel Gewicht drauf geben, weil was ist, wenn das nicht hält? Aber das Wort für Vertrauen bedeutet genau das. Ich lasse mich fallen. Ich lehne mich an die Säule. Die Säule steht. Die steht. Die steht fest. Vertrauen ist insofern unterschiedlich zum Glauben. Es ist eigentlich sehr, sehr einfach zu verstehen. Glauben hat mit einer Verheißung zu tun, Vertrauen nicht. Wenn ich Gott glauben will für etwas, Gott sagt, er wird uns 500.000 Euro geben, um seinen Plan zu erfüllen, habe ich eine spezifische Verheißung. Dieser Verheißung schenke ich jetzt Glauben, dann wird sich diese Verheißung erfüllen. Also Glauben ist verbunden mit einer speziellen Verheißung, mit dem, was Gott mir verspricht, das mir gehört. Vertrauen hat nichts zu tun mit einem Versprechen. Vertrauen hat zu tun mit einer Person. Gott, du brauchst mir nichts versprechen. Du bist vertrauenswürdig, das genügt. Ich lasse mich fallen in deine Hände. Das ist Vertrauen. Viele Menschen versuchen, im starken Glauben zu leben, aber sind nie zu dem Punkt gekommen, sich völlig in die Hand Gottes fallen zu lassen, in diesem tiefen, kindlichen Vertrauen zu sagen, okay Gott, du hast die Kontrolle über mein Leben, alles wird gut. Bei dir finde ich Schutz, bei dir finde ich Zuflucht. Vertrauen bedeutet loszulassen. Und da ist genau der Punkt, wo es oft schwer ist, sehr schwer für uns Christen, wirklich Gott zu vertrauen. Denn wir wollen schon, dass der Herr uns von uns schaut. Aber ein bisschen Sicherheit braucht man schon noch in uns selber. Versteht ihr das schon oder muss ich Deutsch reden? Ich tät so gern in meiner eigenen Sprache reden, aber ich bemühe mich eh gut Deutsch zu reden. Aber wisst ihr, das ist das. Okay Gott, ich vertraue dir. Herr, ich vertraue dir, dass du meine Versorger bist. Aber falls es nicht klappt, habe ich 5.000 Euro auf der Kante, damit nichts schief gehen kann. Das ist nicht biblisches Vertrauen. Absolut nicht, sagt Gerd. Schau, ich werde euch erklären, wie biblisches Vertrauen wirklich ausschaut. Österreich ist ein wunderschönes Land. Ich liebe meine Heimat. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich in Brasilien bin. Ich würde lieber in Österreich oder Deutschland leben und hier das Werk Gottes vorantreiben. Aber ich muss halt dort sein, wo er mich hinschickt. Ich habe übrigens habe Österreich immer sehr geliebt und liebe ich nach wie vor. Der Herr war gnädig und wir durften dort mehrere Gemeinden gründen. Und habe eigentlich nie eine intensive Beziehung zu Deutschland gehabt. Keine ablehnende, aber auch keine intensive. Es war eigentlich, Deutschland sind unsere Nachbarn, die reden die gleiche Sprache als wir. Wir mögen euch, ihr mögt uns, so passt schon. Aber nie irgendwie eine Last oder was gehabt für Deutschland. Aber vor 2 Jahren hat Gott mein Herz so berührt. Seitdem würde ich am liebsten hier leben und Gemeinden gründen. So, irgendwann komme ich wahrscheinlich mal zu euch und helfe euch dann dabei. Backfest an mit euch. Aber in unserem schönen Land Österreich, da gibt es ja die großen, schönen, tollen, hohen Berge. Und ich wandere auch sehr gerne, ich bin sehr gerne in die Berge. Die Berge sind von Gott geschaffen, der Strand nicht. Ihr, die heute Vormittag nicht da war, ihr versteht das nicht. Ihr müsst euch dann die Idee von heute Vormittag anhorchen. Aber auf jeden Fall die Berge. Und da ging dieser Mann, der ging wandern hinauf in die Berge. Und als er die Berge hinaufwanderte, hinaufstieg, plötzlich stolperte er und er stürzte den Abhang runter. Und da kam ein Baum, der wuchs heraus aus dem Felsen. Und dieser Mann klammerte sich fest an diesem Baum. Jetzt schaute er mal hoch. 300 Meter kerzengerade Felswand. Keine Chance. Absolut unmöglich. Dann schaut er hinunter. 500 Meter kerzengerade Felswand. Wenn ich loslasse, bin ich tot. Also in seiner Verzweiflung hing er da und schrie: Ist da oben irgendjemand? Und wartete. Dann hörte er eine Stimme: Ja, ich bin hier. Vertraue mir. Wer bist du? Ich bin Gott. Vertraue mir. Gott, rette mir, ich vertraue dir, rette mich. Vertraue mir, lass den Baum los und ich werde dich fangen. Ist sonst noch irgendjemand da oben? So vertrauen wir auf den Herrn. Herr, ich vertraue dir, Gott, ich vertraue dir. Lass los. Sonst noch jemand, der mir helfen kann? Lass los. Lass los. Wirkliches Vertrauen ist ganz genau das. Es ist ein Loslassen, ein sich fallen lassen, ein Zuflucht finden in der Liebe und Güte des Vaters, in den Plänen, die wir oft nicht verstehen, ein sich absolut fallen lassen, ein Lehnen an die Güte Gottes, wie es die Decke auf diesen Baum tut. Aber viele Menschen können nicht vertrauen, weil sie nicht bereit sind, loszulassen. Es ist immer noch irgendwie diese, ein bisschen an Sicherheit brauche ich schon noch, falls das nicht funktioniert. Bissel wenigstens, nur ein bissel. Und Gott sagt, nein, ein bissel versteht schon, ein bisschen. Ein bisschen eine Sicherheit brauche ich noch. Gott, ich vertraue dir, aber, das ist Aberglaube. Der hat nichts zu tun im christlichen Leben. Der sagt, wie soll ich das übersetzen? Das geht nicht ins Englische zu übersetzen. Sag ihnen einfach irgendwas, die wissen eh nicht, was ich sage. Verstehen eh kein Deutsch. Ja Gott, ich vertraue dir, aber. Nein, biblisches Vertrauen ist, ich lass los, ich lass mich fallen. Biblisches Vertrauen bedeutet, in ihm zu bleiben, permanent und ständig. Ich liebe den 91. Psalm. Ich liebe den 91. Psalm. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, nicht besucht, wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht, das sind alles Worte für Vertrauen. Meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Siehst du, biblisches Vertrauen ist, in Gott die absolute Zuflucht zu finden und loszulassen. Wir wollen so gerne alle unsere Fragen beantwortet haben. Ist es nicht so? Wir müssen lernen, auch im Schweigen Gottes die Liebe Gottes zu sehen. Da gibt es Dinge, die Gott uns einfach nicht beantwortet. Da gibt es Dinge, wo die 7 Schritte zum starken Glauben nicht mehr funktionieren. Da gibt es Dinge, wo wir alles getan haben, nach allen perfekten Glaubensregeln, und dennoch ist es nicht so eingetroffen, wie wir wollen. Was tun wir dann? Loslassen. Fallen lassen. Einfach uns fallen lassen in die Hand des allmächtigen Gottes und ihm beginnen zu danken und zu loben, dass wir Zuflucht gefunden haben bei der Person, nicht bei einer Verheißung, bei der Person. Die im Schutz des Höchsten wohnen, die bleiben, die vertrauen dem Herrn. Aber viele Christen, die wohnen nicht. Viele Christen, die spazieren so dahin, leben ihr schönes Christenleben. Der Herr ist gut, alles ist gut, ich arbeite, ich spare, ich mache mein Bestes. Ups, Krise. Dann laufen wir. Herr, hilf mir, ich brauche Schutz. Der Herr ist gütig und gnädig und barmherzig, liebevoll und treu und erbarmend. Okay, ich helfe dir halt. Danke, dann haben wir ein schönes Zeugnis am Sonntag im Gottesdienst. Der Herr hat mein Gebet beantwortet und wir verlassen die Wohnung des Herrn wieder. Wir kommen zu Besuch, wenn wir Probleme haben. Wie viele Christen leben ihr Leben so? Die besuchen ständig den Herrn, wenn sie Probleme haben. Wenn ich mir manche Gebete anschaue von manchen Christen, es ist, als ob Gott der Weihnachtsmann wäre. Wirklich. Wir bringen ihm unsere Liste da, 17 Punkte, danke, Amen, tschüss. Und Gott sehnt sich nach Beziehung. Sehnt sich nach Beziehung. Vertrauen hat zu tun mit Beziehung. Bleib bei mir, mein Kind. Wohn bei mir, mein Kind. Sei in meiner Gegenwart, mein Kind. Bitte, bitte bleib. Ich sehne mich nach dir. Lauf nicht einfach dahin und wenn du Probleme hast, kommst du mich wieder besuchen. Das ist deine Wohnung. Genau hier bei mir hast du Schutz. Hast du Geborgenheit. Hast du Sicherheit. Auch wenn alles tobt und drunter und drüber geht, du wirst plötzlich nicht mehr wanken. Weil du wohnst in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Könnt ihr euch erinnern heute Morgen, was wir gelernt haben über diese Probleme und diese Schwierigkeiten und was Paulus alles durchgemacht hat? Am Leben verzweifelt? Ich möchte zurückgehen zu demselben Kapitel. 2. Korinther 1. Warum hat Paulus so viel durchgemacht? Schau, was er im 9. Vers sagt. Wir selbst aber hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Wow! Gott sagt, du hast kein Vertrauen. Okay, ich helfe dir ein bisschen. Ein paar Probleme, ein paar Schwierigkeiten, ein paar Krisen. Gott, wenn du mich liebst, wie kannst du Gott, wenn du mich liebst? Gott sagt, nein, ich möchte, dass du mir vertraust. Diese Dinge geschahen, damit Paulus lernte, Gott komplett zu vertrauen. Und wisst ihr, dem Herrn ist die Beziehung mit uns sehr wichtig und sehr wertvoll. Sehr wertvoll. Und der Herr sehnt sich danach, uns in seine Brust zu nehmen, uns in seine Gegenwart zu haben. Der Herr will keine Besucher, der Herr will Wohnende haben bei ihm zu Hause. Er will nicht, dass seine Kinder ihn nur besuchen. Der Herr hat mich, ich hatte einmal eine Begegnung mit dem Herrn, die mich zutiefst erschüttert hat. So zutiefst erschüttert. Da begegnete mir Jesus in einem Traum, Jesus persönlich. Und er blickte mir in die Augen und er sagte, Sohn, 90% meiner Kinder sind nur Kinder, die ihre eigenen Wege gehen und die nicht alles erleben, was ich für sie habe in meinem Wort. Nur 10% sind wirklich die, die nah bei mir leben, meine wirklichen Jünger. Und Jesus weinte, als er mir das sagte. Und ich wachte auf von diesem Morgen und das Erste, was ich sagte, ist, Jesus, wo gehöre ich dazu, zu den 10 oder zu den 90%? Das Zweite, was ich sagte, Herr, bitte kannst du mich in deiner Gnade irgendwo verwenden, dass wir diese Zahl ändern können? Dass deine Kinder dir komplett vertrauen können? Dass deine Kinder nicht einfach ihr Leben so dahin leben und in den Krisen zu dir laufen, sondern dass deine Kinder wahrhaftig lernen, in diesem kindlichen Vertrauen zu leben, egal was in unserem Leben gerade geschieht. Wir haben das so erfahren, Jänner, Februar und März, meine Frau und ich. So erlebt. Für mich ist es so schön. Wisst ihr, für mich ist immer eins klar. Und das habe ich dem Herrn seit 1977, recht eine lange Zeit. Ich bin noch nicht alt, ich habe nur früh angefangen zum Predigen. Aber das stimmt. Ich bin wirklich noch nicht alt. Früher habe ich nicht so lange Zeit, hat meine Frau einmal, ich habe einmal gesagt, da habe ich diese ältere Dame getroffen, der habe ich gesagt, wie alt war denn? Ich habe gesagt, 60. 60 und ältere, sie war jung. Alt ist immer relativ. Aber ich habe den Herrn immer wieder gesagt, Herr, ich will nichts predigen, was ich nicht lebe. Nichts, denn dann bin ich Pharisäer. Alles, was ich predige, muss und will ich auch leben. Und als wir in diesem Jänner, Februar und März durch die Krise gingen, wo alles einfach auseinanderfiel in unserem Leben, da saß ich auf meiner Couch und dieses tiefe Gottvertrauen war in Debbie und mir. Dieses einfach so tiefe Vertrauen, okay, alles ist okay. Also ich verstehe Dinge nicht. Ich habe tausende Leute geheilt gesehen, ich bin krank, verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum meine Schwiegermutter plötzlich stirbt. Ich verstehe nicht, warum unser Hund angeschossen wird. Ich verstehe nicht, warum meine Frau Krebs hat. Ich verstehe nicht. Aber es war kein Hadern, es war kein Zweifel, es war einfach nichts da, außer ich lasse mich fallen und alles ist okay. Ich lasse mich fallen. Es war dieses wirklich tiefe biblische Vertrauen, das wir nicht nur als Theorie von der Bibel kennen, das wir erlebt haben. Und wisst ihr, das Wort Gottes ist Wahrheit. Wenn wir in diesem biblischen Vertrauen wirklich leben können, es kann und wird uns nichts erschüttern. Die Bibel sagt klar, dass in den letzten Tagen schwierige Zeiten kommen werden. Die kommen. Aber es kommen auch die besten Tage für uns. Es kommen die besten Tage für uns. Die größten Krisen in dieser Welt werden die größten Gelegenheit für das Volk Gottes. Davon bin ich überzeugt. Je finster die Finsternis wird, desto Licht, heller wird das Licht scheinen. Und auch wenn alles um uns herum in die Krise schlittert, dann haben wir unsere Gelegenheit zu sagen, die dem Herrn vertrauen, die wanken nicht. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Drum, ich habe keine Angst vor Krisen, ich habe keine Angst vor dem wirtschaftlichen Kollaps, ich habe keine Angst vor der Ebola, ich habe keine Angst vor nichts und vor niemand. Warum? Warum? Die dem Herrn vertrauen, die sind wieder Bergzieher und die wanken nicht. Und Gott möchte eine Gemeinde haben, die in diesem Vertrauen lebt. Ich bin überzeugt, dass schwierige Zeiten kommen. Ich bin genauso überzeugt, dass die besten Zeiten unseres Lebens vor uns sind. Gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel in meinem Herzen. Der Herr wird eine Ernte einbringen und uns schenken, die wir noch nie erlebt haben in der Geschichte unseres Landes. Darauf verwette ich mein Leben, wenn ihr wollt. Christus ist Leben, Sterben ist Gewinn. Gerd bestätigt das. Ich weiß es, ich habe es im Geist gesehen. Ich habe es in einer offenen Vision gesehen, dass eine Ernte kommen wird, die Deutschland inkludiert, wo wir noch nie, nicht einmal in den Geschichtsbüchern etwas davon gelesen haben. Tausende und zigtausende und hunderttausende werden ins Reich Gottes kommen. Menschen, die heute ganz einfache Leutchen sind und im Gottesdienst sitzen, die werden plötzlich im Übernatürlichen sich bewegen und tausende Menschen zu Jesus führen. Niemand wird die Ehre bekommen, nur Jesus. Denn mit den Superstars rechnet er noch vor der Ernte ab. Das verspreche ich euch auch. Drum schaue ich drauf. In Österreich sagt man, wie ein Haftelmacher. Das versteht sie auch nicht. Doch. Drum passe ich auf, wie ein Haftelmacher, dass ich ja nie zum Superstar wäre. Vor kurzem habe ich wo in Amerika gepredigt und ich habe gesagt, ich habe so eine Sorge darum, weil Leute versuchen, mich auf ein Podest zu stellen und, oh, der Reinhard, ich habe so eine Ablehnung davor und ich mag das nicht, auf ein Podest gestellt zu werden, denn dann kommt nur der Stolz und den Stolzen widersteht Gott, das brauche ich alles nicht. Und meine Frau sitzt so in der ersten Reihe so vor mir wie der Gerd und meine Frau sagt schön laut, sodass es der Pastor und alle gehört haben, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Weil wenn die Leute dich auf ein Podest stellen, dann dreht dich das Podest unter deinen Füßen weg. Jetzt weiß ich, warum Gott mir meine liebe Frau gegeben hat. Ich kann nie zum Superstar werden, ich hab sie. Aber wisst ihr, in dieser Ernte, die Gott schenken wird, bevor Jesus Christus wiederkommen wird, um seine Braut zu sich zu holen, in dieser Ernte wird es keine Superstars geben. Da wird es einfach Kinder geben, die ihren Herrn und ihren Vater lieben und bereit sind, alles niederzulegen, um diese Ernte einzubringen. Und die wird der Herr verwenden und die sind in Deutschland inkludiert. Die dem Herrn vertrauen. Der Apostel Paulus sagt, diese Dinge sind auf uns gekommen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf den Herrn. Matthäus 5, Vers 3 sagt Folgendes. Glückselig sind die geistlich Armen. Glückselig sind die geistlichen Armen. Wisst ihr, was eine Bedeutung dieses griechischen Wortes, die im armen Geiste sind? Es bedeutet Folgendes: hilflos zu sein. Hilflos. Eigentlich müssten wir so sagen: Glückselig bist du, wenn du am Ende deiner Kraft bist. Denn je weniger von dir, desto mehr von Gott. Eigentlich müssten wir solche Zeugnisse sagen. Liebe Geschwister, ich habe ein Zeugnis, das ich euch gerne weitergeben möchte. Ich habe die schönste Woche meines Lebens erlebt. Ich war am Ende meiner Kräfte. Aber wir geben gern Zeugnisse. Ich habe die schönste Woche meines Lebens. Ich war so stark. Ich habe so viel geschafft für den Herrn. Glückselig die Armen im Geiste. Je weniger von mir, desto mehr von ihm. Und wisst ihr, wenn wir das lernen, dass wenn wir uns komplett auf Gott verlassen, wenn wir loslassen diesen Baum, wenn wir uns auf ihn werfen, wenn wir die Kontrolle über unser eigenes Leben bereit sind zu verlieren, wenn wir auch bereit sind, ans Ende unserer Kräfte zu kommen und genau in dieser Zeit uns komplett auf den Herrn schmeißen, wenn wir lernen, so zu leben, dann kann uns nichts mehr erschüttern. Jeremia Kapitel 17 ist ein starker Bibelabschnitt. Jeremia 17, Vers 5, denn so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herzen vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe, er wird nicht sehen, dass Gutes kommt. Und an dürren Städten in der Wüste wird er wohnen, in einem salzigen Land, wo sonst niemand wohnt. Geistlich gesehen, ich kenne viele Christen, die leben so. Wüste, kahl, einsam. Und wenn du dann ihr Leben anschaust, sie klammern sich ständig an Menschen. Oh, wenn dieser Mann Gottes die Hände auflegt, dann ist mein Problem gelöst. Oh, wenn der für mich betet, dann habe ich mein Problem gelöst. Oh, wenn ich wenigstens dorthin eilen kann und von ihm ein prophetisches Wort kriege, dann ist alles gut. Versteht nicht, was ich nicht sage. Wir dienen einander, wir lieben einander. Klar, Gott verwendet uns. Aber jeder Mensch, egal wie er heißt, den Gott verwendet, um dein Leben zu segnen, ist nur der Kanal. Die Quelle ist immer der Herr. Immer der Herr. Ich sage den Leuten oft, er weiß, wo du wohnst. Er kennt deine Adresse. Er kann dir mitten in der Nacht das perfekteste, schönste Wort direkt von seinem Thron in dein Herz legen. Auch wenn Gott Menschen verwendet, um uns zu segnen, unser Vertrauen darf nicht in Menschen liegen. Immer. Die Bibel sagt, verflucht ist derjenige, der auf Menschen vertraut, dessen Herz vom Herrn weicht, mit anderen Worten, der andere Menschen zu seiner Stärke und Kraft macht. Nicht im Sinn von, okay, ich vertraue keinen Menschen mehr. Das meint die Bibel nicht. Ich vertraue meiner Frau blind. Ich kenne Gerd und Christina nur ganz wenig. Ich vertraue ihnen blind. Absolut. Ich habe Raumi eine E-Mail geschrieben. Ich habe gesagt, du musst eine außergewöhnliche Person sein. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Alleine von den E-Mails her, man spürte, da ist was. Diese Frau liebt Jesus. Und wisst ihr, es geht nicht um dieses Vertrauen, aber viele Menschen ihr Herz weicht vom Herrn und jetzt klammern sie sich an Menschen. Der Pastor ist meine Hoffnung. Der Pastor ist meine Hilfe. Der Hauskreisleiter ist meine Antwort. Derjenige löst meine Probleme. Jeder, den Gott verwendet, um in meinem Leben zu dienen, ist nichts anderes als Ausdruck der Liebe meines Vaters. Vertrauen muss ich auf den Herrn. Fallen lassen muss ich mich in seine Hände, nicht in die Hände der Menschen. Schau, was Vers 7 sagt in Jeremia 17. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzel ausstreckt, der sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre und er ist unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Menschen, die gelernt haben, auf den Herrn zu vertrauen, die tragen auch in der Dürre Frucht. In den Zeiten, wo absolut alles unfruchtbar ist, sind die fruchtbar. In den Zeiten, wo es im Natürlichen eigentlich nicht mehr weitergehen sollte, haben die Ruhe und Frieden. In Zeiten, wo eigentlich alle Leute sagen, jetzt geht's bergab mit dir, haben die ein Lächeln auf dem Gesicht und sagen, es geht mir schlecht, aber es geht trotzdem bergauf mit mir. Weil mein Vertrauen auf den Herrn ist. Auch wenn alles um mir herum schlecht ist, auch wenn die äußeren Umstände noch so schlecht sind, auch wenn ich keine Verheißung jetzt von Gott habe, woran ich mich klammern habe, ich habe mich fallen lassen in seine Hand und ich vertraue ihm. Und das sind die Menschen, die auch in der Dürre Frucht bringen. Psalm 118, Vers 8 und Vers 9. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als auf Menschen zu verlassen. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als auf edle Vertrauen. Zum Abschluss möchte ich euch etwas aus meinem eigenen Leben erzählen, wo Gott mich gelehrt hat, dieses absolute, bedingungslose Vertrauen zu leben. Eines Abends lag ich im Bett. Warte, du suchst die Bibelstelle, gell? Meine Frau sagt immer, du musst die Bibelstelle langsamer zitieren, die Leute kommen nicht mit mit Aufschreiben. Psalm 118, Vers 8 und Vers 9. Das ist meine Schuld. Ich lerne zwar sehr langsam, aber ich lerne. Auf jeden Fall, ich lag abends im Bett. Und als ich abends im Bett lag und so ein bisschen betete und kurz vorm Einschlafen war, plötzlich sprach der Herr zu meinem Herzen und er sagte Folgendes. Ich möchte, dass du absolutes, bedingungsloses Vertrauen lernst. Und ich dachte mir, absolutes, bedingungsloses Vertrauen? Was ist das? Ich kenne Bibelstellen vom Gottvertrauen und so weiter, aber dieser Ausdruck war mir neu. Und ich betete und ich sagte, Herr, was ist absolutes Vertrauen? Was ist dieses bedingungslose Vertrauen? Und dann sprach der Vater zu mir und sagte, ich möchte, dass du an die Kreuzigung meines Sohnes denkst. Also gingen meine Gedanken hin nach Golgatha und der Vater sagte, kannst du dich erinnern an diesen Augenblick des Kreuzes, wo mein Sohn vom Kreuz schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können alle diese Aussage. Und der Vater sagte zu mir, ich möchte, dass du darüber nachdenkst. So lag ich auf meinem Bett und ich begann zu meditieren und nachzudenken und zu meditieren und nachzudenken. Plötzlich war Jesus völlig verlassen von seinem Vater. Jesus, der von Ewigkeit an bei seinem Vater war. Auch auf der Zeiten der Erde, als er auf der Erde wandelte. Er sagte, ich tue nichts, außer was ich meinen Vater tun sehe. Er sagte, die Werke, die ich tue, das sind nicht meine. Der Vater tut sie durch mich. Die Worte sind nicht meine, das sind seine Worte. Es war eine perfekte Einheit zwischen Vater und Sohn, auch die Jahre, als er auf Erde wandelte. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er war in perfekter Kommunikation und Harmonie mit seinem Vater. Das erste Mal von aller Ewigkeit an gab es einen Punkt im Leben Jesu Christi, wo er von Gott verlassen war. Wir wissen, Sünde trennt von Gott. Und als Jesus schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen, kam keine Antwort auf diese Frage vom Himmel. Der Vater beantwortete diese Frage nicht. Er erklärte sie ihm nicht. Der Vater sagte nicht, ja weißt du, das ist die Sünde, die trennt dich jetzt, in 3 Tagen wirst du auferweckt sein, dann wird alles wieder gut. Es gab nichts. Der Himmel war still. Keine Reaktion, keine Antwort, Gott schwieg. Jesus war allein und verlassen am Kreuz. Und dann sagte der Vater zu mir, und was tat er danach? Plötzlich wurde mir bewusst. Jesus sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus befahl sein Leben in die Hand dessen, von dem er sich verlassen fühlte. Denk mal drüber nach. Er fühlte sich von Gott verlassen. Dennoch legte er sein ganzes Leben in die Hand dessen, von dem er sich verlassen fühlte und der ihm keine Antwort gab, warum er verlassen war. Keine Verheißung, kein Wort, nichts war da. Und der Vater sagte zu mir, das ist dieses absolute Vertrauen, welches ich von dir haben möchte. Wenn du betest, wenn du fastest, wenn du schreist, wenn du heulst, wenn du alles getan hast, was du tun kannst, und wenn der Himmel schweigt und still ist, wenn es keine Verheißung gibt, wenn es keine Antwort gibt, wenn der Himmel absolut still ist, möchte ich, dass du sagst, Vater, ich lege mein Leben in deine Hände. Das ist absolutes Vertrauen. Und ich lag auf meinem Bett und ich heulte und ich heulte und ich heulte. Und ich sagte, Vater, so will ich leben. Von diesem Tag an will ich so leben. Auch wenn nichts einen Sinn ergibt, auch wenn ich nichts verstehe, auch wenn diese Glaubensregeln, nach denen ich mein Leben lebe, plötzlich nicht funktionieren, auch wenn der Himmel mir keine Antwort gibt auf meine Fragen, auch wenn mein Fasten und Beten absolut keine Antwort vom Himmel herbringt, werde ich nicht hadern mit dir, werde ich nichts anderes tun, als zu sagen, Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Das ist absolutes Vertrauen. Und der Herr sehnt sich danach. Der Herr sehnt sich danach, dass seine Kinder ihm so vertrauen. Wisst ihr, wir sind so menschlich, das ist ja so menschlich, dass wir auf alles eine Antwort haben wollen und müssen. Auf alles. Warum, warum, warum, warum? Dadurch bringen wir uns oft selbst in ein geistliches Gefängnis, das hinuntergeht statt bergauf. Wir werden depressiv, wir werden deprimiert, die Freude ist weg. Alles ist weg, all die wunderbaren Dinge, die uns gehören, sind weg. Einfach aus dem Grund, warum wir mit Gott, weil wir mit Gott hadern und ihn anklagen und nicht dieses absolute Vertrauen an den Tag legen. Ich glaube an Glauben und Wunder und Zeichen und Heilung und Befreien, absolut keine Frage. Aber was der Herr als allererste möchte von uns, ist dieses Fallenlassen, dieses Der Himmel ist ruhig, meine Fragen sind unbeantwortet, meine Gebete sind auch nicht beantwortet. Alles, was ich erlebt habe, funktioniert nicht mehr. Alles, was ich weiß, wie man Wunder herabbringt vom Himmel auf diese Erde, hat nicht mehr funktioniert. Ich bin verzweifelt und jetzt lasse ich diesen Baum los. Okay, Vater, fang mich. Und wisst ihr, was wir dann erleben? Er fängt uns. Er fängt uns. Wir erleben plötzlich, dass mitten in den schwierigsten Umständen ist seine Hand da. Die hält uns. Und dann wissen wir, was Geborgenheit ist. Dann wissen wir, was Geborgenheit ist. Dann wissen wir, was Zuflucht wirklich bedeutet. Plötzlich sind wir in der Burg. Plötzlich sind wir fest hinter diesem hoch aufgebauten Burg und Schloss, da sind wir sicher. Plötzlich tobt es um uns herum immer noch gleich weiter. Plötzlich ist es für uns gar nicht mehr so wichtig, ob sich die Umstände ändern oder nicht. Weil wir wissen, ich bin sicher. Ich bin sicher. Der Himmel schuldet mir keine Erklärung. Ich bin sicher. Ich habe mich fallen lassen. Und an jenem Abend habe ich eine Entscheidung in meinem Leben getroffen, dass ich nie mehr mein Leben anders leben werde, als in diesem einfachen, kindlichen Vertrauen zu leben, den Baum loszulassen, sich zu lehnen auf Gott wie die Decke auf die Säule. Wenn nichts mehr funktioniert, zu sagen, okay, mein Leben ist in deiner Hand, alles ist okay. Und mit diesem Vertrauen, mit diesem kindlichen Vertrauen sind wir unerschütterlich. Mit diesem kindlichen Vertrauen fürchten wir keine böse Nachricht. Mit diesem kindlichen Vertrauen hat der Feind selbst keine Handhabe mehr an uns. Was soll er tun? Was soll er tun? Egal, was er tut, wir liegen in der Hand des Herrn. Egal, wie er brüllt und tobt und schreit, wir liegen in der Hand des Herrn. Egal, wenn alles vor uns zerfällt und jede Seifenblase zerplatzt, wir liegen in der Hand des Herrn. Vater, oh Vater, in deine Hände lege ich mein Leben. Und ich bete und ich wünsche mir von jedem von euch und für euch als Gemeinde, dass ihr in diesem Vertrauen leben könnt. Dass ihr nie wieder mit Gott hadern braucht. Dass wenn alles finster und dunkel ist, dass wenn die Fragen alle unbeantwortet sind, so wie bei Jesus am Kreuz, dass euer Geist mit tiefer Sehnsucht aus euch herausschreit, mein Gott, in deine Hände liegt alles. Und wisst ihr, der Friede, die Ruhe, die Sicherheit, die Geborgenheit, die Zuversicht, dass alles perfekt ist, die wir dann erleben, ist unbeschreiblich. Und in den Zeiten, die auf uns kommen, werden wir diese Sicherheit brauchen. Die Zeiten, die vor uns stehen, werden wir dieses kindliche sich fallen lassen in Gottes Hände brauchen. Denn wenn wir das tun, wankt nichts in unserem Leben. Und die Leute kommen und sagen, was ist los? Ich habe dich beobachtet. Ich habe gesehen, wie du bist. Sag mir, was das ist. Und wir können sie bei der Hand nehmen und sagen, komm, ich führe dich auch hin zu ihm. Es ist dein Vater, der dich liebt, der durch seinen Sohn Jesus Christus einen Weg gemacht hat hin zu ihm. Und dem kannst auch du vertrauen. Und dann werden wir Menschen erreichen und Menschen zum Herrn führen können. Weil Menschen nicht nur das Evangelium hören, weil sie es sehen in unserem eigenen Leben. Vater im Himmel, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, dass du deine Vertrauenswürdigkeit bewiesen hast. Vater im Himmel, es gibt keinen Grund dieser Welt, warum wir dir nicht vertrauen sollten. Du hast bewiesen, dass wir dir vertrauen können. Du hast bewiesen, dass du gut bist. Du hast bewiesen, dass alles in deiner Hand ist. Du hast bewiesen und klar gesagt, Herr, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Und wir danken dir. Und Vater, heute Nachmittag wollen wir ganz bewusst einen neuen Schritt machen und sagen, Herr, ich vertraue dir. Vater, wir wollen dich um Vergebung bitten, wo wir gehadert haben und dich angeklagt haben. Vater, wo wir keine Antworten bekommen haben auf unsere Fragen und deswegen mit dir gehadert haben. Wir wollen dich bitten, Vater, vergib uns diese Anklagen. Wir wollen sie loslassen. Wir lassen sie heute völlig los. Und Vater, heute Nachmittag sagen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Wir lassen los. Wir vertrauen dir. Und wir danken dir, dass alles in deiner Hand ist und dass wir Sicherheit nur bei dir haben. Bei keinem Menschen, aber bei dir sehr wohl. Vater, dafür danken wir dir heute vom ganzen Herzen. In Jesu Namen.